Sie hören das Porträt Brian Eno von Ute Hoffart. Brian Eno, eine der einflussreichsten Figuren der Popkultur. Sein Name steht für Sänger, Songschreiber, Synthesizer-Spieler, dilettantischer Multi-Instrumentalist, Soundbastler, Filmmusikkomponist, Video- und Performance-Künstler, Produzent zahlreicher Popgruppen und neuerdings Kunstphilosoph. Er glaubt an die große Einheit der Dinge in einem System, das da heißt Chaos. Was er sucht, ist das Spielerische, aus dem ständig etwas Neues entsteht. Neues jedoch nicht im Sinne des Avantgarde-Begriffs. Kunst sollte sich, so Brian Eno, nach ihrer eigenen inneren Bewegung selbst verändern. Erlaubt ist also, was gefällt, und Zukunft entsteht aus dem, was man sich vorstellt. In Anbetracht unserer Nachrichtenlage eine recht optimistische Weltanschauung. Doch bei ihm scheint es zu funktionieren. Brian Eno machte Ambient Music schon lange, bevor irgendjemand von New Age sprach. Anfang der 80er Jahre löste er durch das Album My Life in the Bush of Ghosts zusammen mit David Byrne und den Talking Heads den Weltmusikboom aus, nachdem er einige Jahre zuvor dem Electronic Rock zusammen mit Dieter Möbius und Hans-Joachim Rödelius auf der gemeinsamen LP After the Heat eine neue Richtung gegeben hatte. Brian Eno, Dieter Möbius und Hans-Joachim Rödelius 1979 mit Light Arms. Als Produzent von so namhaften Leuten wie David Bowie, John Cale, Japan, den Talking Heads oder U2 hat sich Brian Eno schon zu seinen Lebzeiten ein Denkmal gesetzt. Erinnert sei beispielsweise an Once in a Lifetime von der Talking Head CD Remain in Light. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by. Let the water hold me down. Letting the days go by. Water flowing underground into the blue again. After the money's gone. Once in a lifetime. Water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Once in a Lifetime, Brian Eno als Produzent der Talking Heads. Sein eigentliches Instrument ist das Studio. Hier kann er experimentieren, kombinieren, mischen, Landschaften evozieren, ganz nach eigenem Gusto. Seine Solokarriere mit mittlerweile über 30 Platten spricht hier für sich. Wie Brian Eno im Studio arbeitet, zeigt ein kurzer Zusammenschnitt aus einer Studio-Session, die Anfang November vergangenen Jahres in Hamburg stattfand. Eno stellte damals in verschiedenen deutschen Städten eine Performance vor, die zu kybernetischem Denken einladen sollte. Als Begleitveranstaltung hierzu bot er eine Art Workshop für Journalisten an und gab Einblick in seine Arbeitsweise mit dem Synthesizer. Im Zeitraffer hier eine Entwicklungsvariante von einem Basic Track, Richard Bailey Drums und Tony Moroni Congas, zu einem möglichen Endprodukt. Zuerst sucht er einen guten Sound für den Rhythmus-Track, die Basis des Ganzen. For instance, those two sound pretty good to me. So now I might say, all right, I'm just going to work with those two sounds for a little while. And see what I can do with them. See how much music I can extract from those things. And so this is where I'll immediately go to this machine here. Let me find an interesting program here. Okay, that's... Dazu mischt er Geräusche, sogenannte Effekte. Ian Anderson on flute. Yeah. Sowie Klänge und Kurzwellenradio. Die Geschwindigkeit wird gedrosselt. Congas werden verfremdet und eigene Programme hinzugefügt. Nun wird eine Melodie gesucht. Weitere Spielelemente werden hinzugefügt. Thank you. Und zum Schluss hier eine mögliche abgemischte Version in voller Länge. Für Brian Eno gibt es keine Unterscheidung zwischen Musik und Effekt, zwischen Musik und Geräusch oder Lärm. Was ihn interessiert, sind die physikalischen Qualitäten des Klangs, Soundexperimente, die erst mit dem Auftreten von elektronischen Instrumenten überhaupt möglich wurden. Die Klänge sollen jedoch nicht für sich stehen, sondern den Hörer in eine bestimmte Landschaft, an einen bestimmten Ort versetzen. Musik als visuelles Medium. Thank you. Visuelle Musik. Ein Ausschnitt aus Brian Enos CD Thursday Afternoon von 1985. Um Klänge geht es ihm auch auf seiner jüngsten Veröffentlichung The Shutoff Assembly. Zu Beginn hörten Sie daraus das Stück Markgraf, hier nun der Titel Alhondiga. Unverwechselbar Brian Eno. Alhondiga von seiner neuesten CD The Shutoff Assembly. Ob Eno auch in Zukunft Wegweiser sein wird, muss sich erst noch zeigen. Mit der CD NerveNet, ebenfalls im vergangenen Jahr erschienen, hat er den Anspruch formuliert, die musikalische Entwicklung der 90er Jahre vorwegzunehmen. Er suchte eine Musik abseits von geografisch begrenzten Stilpolarisierungen, eine Musik aus verschiedensten kulturellen Einflüssen mit komplexen, aber lebendigen Inhalten. Eine Musik, die gleichzeitig strahlend, intelligent, sexy, zusammengewürfelt und glucksend ist. Hier also Brian Enos Zukunftsmusik, My Squelchy Life aus der CD NerveNet. Am Mikrofon verabschiedet sich Ute Hoffart. Thank you.